Signorina, kiss me goodnight. Was Fräulein Vera hat seit Jänner an Verehrer mit anlieben kleinem süßen Gokomobil. Und längst wär's bald zusammengekehrt worden von den Straßenkehrer. Doch im letzten Augenblick sieht er, das ist ein Automobil. Zu Haus am Schreibtisch haben sie stehen als Briefbeschwerer. Die Garage, die haben schon aufgegeben längere Zeit. Weil das Suchen nach dem Gocker wurde immer schwerer. Jeden Tag war zum Verzogen, war's unter einen anderen Wong. Jetzt flößt den stotternden Benzin an Leber dran ein, die Vera. Vielleicht wird's dann größer und schwerer und ein richtiges Automobil mit der Zeit. Und das Gocko hat eine riesengroße Freude. Und einmal fährt die Vera mit ihrem Verehrer nach St. Pölten mit dem süßen Gokomobil. In Sieghardskirchen macht die Vera plötzlich einen Flairer, weil aus der Kurve ein Lastauto kommt und sie niederfahren will. Sie ziehen den Kopf ein, die Vera, das Gokomobil samt Verehrer. Machen die Augen zu und unter dem Lastauto durch sind die drei. Und schon wiederum macht die Vera so einen Flairer, weil es rennt ein Händel übern Weg. Sie fahren über dies Händel drüber weg. Das Händel denkt sich endlich ein richtiger Hahn, ein schwerer, und beutelt die Federn und legt voller Freude ein Ei. Und das Gockermobil fühlt sich geschmeichelt dabei. Und wie's dann heimfahren die Vera mit ihrem Verehrer von St. Pölten mit dem süßen Gockermobil. Sagt die Vera, na servus, na, dass dies kein Verkehr war. Doch so a Kolonne ist für unser Gokko nur ein Kinderspiel. Sie tritt aufs Gas und schießt voran wie ein Zerstörer. Schlüpft einfach unten durch und drüber, links und auch rechts vorbei. Die anderen Fahrer werden ordinär, immer ordinärer. Doch das Gokko kennt kein Hindernis, jetzt fährt's gar ein Wochmau durch die Füße. Und während die anderen am Riederberg hängen und schimpfen auf Twerer, steht das Gokko schon als Briefbeschwerer am Schreibtisch neben der Kartei und träumt von einem Händel im Mond.